1. Diocese Leid ist eine Anweisung für den Musikdirektor nach der Melodie über Derbnicht und Word von David Uhls ein Miktam Verfest. 2. Sprechter Uhls Machtig tat sachlich ein gerechter Teil und richtete die Menschen so, why ist der Wahrheit entspricht? 3. Im Gegenteil, a plant in Uhren has en unrecht, warend your hand auf der oder taten der Gewalt ausüben. 4. Die Gottlosen haben sich bereit seit ihrer Geburt von Gott abgewandt, und die Genigen, die Lügen verbreiten, ihren schon seit dem Mutterleib am Herr. 5. A gift gleich dem einer gefahrlichen Schlange, es ei verholten sich wie ein Torb natter, die ihr Ohren verschlie ist. 6. Es ei waget sich, auf die Stimme der Beschworer zu horen, selbst wenn dies über große Erfahrung in ihrer Kunst verfügen. 7. O Gott, Zerbrich die Zahn in ihrem Munden zerstor das Jebis dieser Jungen Lohen, Jahweh. 8. Mogen sie y wasser verschwinden, das im Boden versickert, wenn sie ihr fail abskiessen, sollen die Stumpf und Wirkungslos bleiben. 9. Sie sollen y ein Schneck verge hen, die sich beim Kriechen auflost, oder y ein Felgebert, die niemals das Licht der Sun erblickt hat. 10. Noch bever your Topfer die Hitze der Dornen spüren, Word Gott sorn sie y einstem hinwegfegen, Eagle ab sie frisch oder trocken sind. 11. Die Gerechten werden sich freuen, wenn sie die Gottlich vergeltung meite lieben, und sie werden ihr Fass im Blut der Gottlosen baden. 12. Schließlich werden die Menschen anerkennen, dass es ein Belohnung für die Gerechten gibt und das tatsächlich ein Gott existiert, der auf Erden gerecht holt.